myspace.com/DEEJYKingWes. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der nachts noch arbeitet. Sind die Raps schlecht, machen wir Tracks fresh. Echt jetzt, Mac, check, wir sind Cracks. Keine Bad Gangs, Backpacks, voll mit 6 Packs. Wenn du wack flex, trinken wir das Bier, während dir den Dreck schmeckt. Die Werkstatt mit mächtiger Technik ist echtig, heftig, prächtig, deftig. Sag was, plag dich, frag mich, wart nicht im Start. Ist alles das, was du magst, ich pimp jeden Flow, bring Simmel nur Hobin, drin und ich grow dein Dings ne Show, sie ist lautlos, wir werken, ihr schaut bloß. Wir laufen drauf los, denn wir haben Stärken wie Autos. Schrauben, drehen, dehnen, schmeißen, rauben, nähen, stehlen, entreißen. Den kaputten, den ich zucken und drauf scheißen. Was es meint, MC zu heißen. Und da passt unser Spaß. Unter Dach und unter Fach. Stumpf verkackt, der runter macht. Packt unser Pack den Bunkerschacht. Du hast den Tief bis in die Nacht. Machen dies und machen das. Erschaffen Schmiede, Kunst intakt. Bis der Siedepunkt uns packt. Und sind diese Jungs am Start. Fliegen G's und stumpfes Pack. Sie bringen riesen dummen Kack. Und sind Stile bunt verpackt. Es ist die Werkstatt, die den Wertschatz siehst. Mein Herz blatt, Gefühle heiß wie Lava. Wenn die zuhören, ist es weg, voll brach, ständiges Sitzen. Niemals am Schwitzen, wenn die Zeit knapp wird, werde ich ihr das Licht ausknipsen. Flitze durch die Schmiede, flotze, setze, hiebe. Hält sich keiner dran, steckt der Arm im Getriebe der Maschine. Ohne Mühe, wie beim Machinist, ziehen ihn raus und wir sehen, aus was für ein Holz du bist. Rennst du weg oder bleibst, schreist laut auf oder schweigst dazu. Wie FTS, DSB, Reim mit Hammer und Sichel. Produktiv verschichten, mit den Ultimo Flows werden wir den Sound richten. Und da passt unser Spaß, unter Dach und unter Fach. Stumpf verkackt, der runter macht, packt unser Pack den Bunkerschacht. Unterpasst unser Spaß, unter Dach und unter Fach. Stumpf verkackt, der runter macht, packt unser Pack den Bunkerschacht. Du hast den Tief bis in die Nacht, machen dies und machen das. Erschaffen Schmiede, Kunst intakt, bis der Siedepunkt uns packt. Und sind diese Jungs am Start, fliegen G's und stumpfes Pack. Sie bringen riesen dummen Kack, bei uns sind Ziele bunt verpackt.